in ihren Walten aus der Zukunft auf. Leuchten sollte in uns im Kampf voran. Fest und ich stehen alle Mann für Mann. Wird der Streit auch lang, Recht und Freiheit siegen über Not und Drang. Wenn in deutschen Landen alle frei und gleich, dann es ist entstanden das neue Deutsche Reich. Lebt das Losungswort, lebt in unser Bunde und aus der Sprichwort. Das sind Sturm und Wetten, Mut und Kraft verleiht. Das sind Flammenblättern, unser Banner weit. Lass die Banner fliegen, wird der Streit auch lang. Recht und Freiheit siegen über Not und Drang. Wenn in Deutschland denn alle frei und gleich, dann ist es Schande, das neue Deutsche Reich. Vor den mächtigen Rollen zittern mag der Knecht. Echte Männer wollen Freiheit, Bier und Recht. Ihnen unser Streben, Mann auf treu und frei. Setzen Blut und Leben freudig dafür ein. Lass die Banner fliegen, wird der Streit auf Gang. Recht und Freiheit siegen über Not und Drang. Wenn in Deutschland alle frei und frei, dann ist es Schande, das neue Deutsche Reich. Nicht um Ehrenplätze, noch um irdisches Heil. Nicht um goldene Schätze ist die Freiheit feil. Für die stolze Halle, für das ärmste Haus. Gleiches Recht für alle, fordern wir heraus. Lass die Banner fliegen, wird der Streit auch lang. Recht und Freiheit siegen über Not und Drang. Wenn in Deutschland sind alle frei und gleich, dann ist es die Schande, das neue Deutsche. Lass die Banner fliegen, wird der Streit auch lang. Recht und Freiheit siegen über Not und Drang. Wenn in Deutschland sind alle frei und gleich, dann ist es die Schande, das neue Deutsche Reich.